Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You are welcome again in Jesus' name. Is that alle willkommen in Jesus' name? Praise the Lord. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Whatever we do here, we do everything in the name of Jesus. Was immer wir hier tun, wir tun alles im Namen von Jesus Christus. Praise tout ce qu'on fait, on fait dans le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Don't care how many people are here. Es ist egal, wie viele Leute hier sind. Nous, ça nous importe pas combien de personnes on voit ici. What we care about is Jesus is here. Was wichtig ist, ist, dass Jesus Christus hier ist. La chose la plus importante est que Jésus Christ soit ici. Praise the Lord. Hallelujah. We don't care how many people. What we care about is that Jesus is here. Es geht nicht um die Anzahl, sondern es geht darum, dass Jesus Christus hier ist. Il s'agit pas de combien de personnes nous sommes ici. Il s'agit que Jésus Christ soit ici. Praise the Lord. Hallelujah. He did not need 10 Moses to deliver the children of Israel. Denn Gott hat nicht 10 Moses gebraucht, um die Kinder Israels aus der Gefangenschaft der Ägypter zu befreien. Dieu n'a pas eu besoin de 10 Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. He only needs just one. Er hat nur einen gebraucht. Il a eu besoin d'un seul Moïse. Did not need 10 Abraham er or 20 Abraham. 10 Abrahams gebraucht. Il n'a pas eu besoin de 10 Abraham. It was only through one, just one person. Durch eine Person. C'est seulement à the lineage of Christ Jesus. Amen. Sehen wir die Herkunft von Jesus Christus. C'est seulement à travers un Abraham qu'on voit la ligne de Jésus Christ. Jesus is not looking for battalion. Many people. Jesus sucht nicht nach einer Armee. Jésus Christ ne cherche pas une bataillon. You know he himself when he was here. Er selbst als er hier war. Lui-même quand il était ici. How many were his disciples? Wie viele not millions. Jünger hatte er? Hatte nicht Millionen Jünger. Combien de disciples il avait? Il n'avait pas beaucoup de disciples. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, thank you, Jesus. Thank Jesus. Merci, Seigneur. Today's message, before I go into it, is that we first of all just say thank you, Daddy, for today again, our celebration of Christ. Ich möchte mich heute einfach für den Tag bedanken, für den Tag, an dem wir wieder Jesus Christus feiern auf ein neues. Aujourd'hui, je veux remercier l'Éternel parce que j'ai encore une autre journée où on va célébrer la vie de Jésus Christ à travers un anniversaire. Our son here, our brother, our friend, Felix, birthday. It's not just a birthday of a man, it's a birthday of our God. Amen. Und unser Freund, unser Bruder, unser Sohn, genau, Entschuldigung, unser Sohn Felix, das ist für seinen Geburtstag. Ne? Sein Geburtstag ist nicht der Geburtstag von einem Menschen, sondern der Geburtstag von Gott. Notre fils, notre frère, notre ami Félix, c'est pas seulement un anniversaire quelconque, c'est l'anniversaire de Jésus-Christ. Those who know him in the past, and you can see the difference now that it's all about Christ Jesus. You can see the difference is God. Wir können sehen, dass also besonders die Menschen, die ihn noch von früher kennen, sehen den Unterschied in seinem Leben. Und dieser Unterschied ist Gott, ist Jesus Christus. Les gens qui connaissaient Félix avant, ils peuvent voir la différence aujourd'hui dans la vie de Jésus Christ de Félix. Il s'agit que de Jésus Christ. In the past, it was always sometimes celebrate his birthday, and that was celebrating the flesh, and that was celebrating Satan. In der Vergangenheit, als er Jesus Christus noch nicht gekannt hat, hat er sicherlich auch Geburtstage gefeiert, irgendwie, aber da hat er das Fleisch gefeiert, also den Menschen gefeiert, den Satan sozusagen gefeiert, nicht Jesus Christus. Et auparavant, dans les années passées, quand il avait fêté son anniversaire, il a fêté son anniversaire, il a fêté la chair, il n'a pas fêté la vie de Jésus Christ en lui, mais seulement la chair. Et ça, c'était aussi célébrer le diable. But now, the body is Christ Jesus. Aber jetzt ist sein Geburtstag von Christus Jesus. Mais aujourd'hui, son anniversaire, c'est l'anniversaire de Jésus-Christ lui-même. There is a difference. Und es gibt einen Unterschied. Il y a une différence. Between the flesh and the spirit. Zwischen dem Fleisch und dem Geist. Entre la chair et l'esprit. There's a difference between a dead man and a live man. A man that is alive. Es gibt einen Unterschied zwischen einem lebendigen Menschen und einer Leiche. Parce qu'il y a une différence entre un homme qui est mort et une personne qui est vivante. He was once dead. Felix war einst tot. Félix, il était mort une fois. Now he's alive. Aber heute lebt er wegen Christus. Mais aujourd'hui, il est en vie. Without Christ Jesus, you don't have life. Denn ohne Christus Jesus hast du kein Leben. Parce que sans Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Amen. Amen. Going to church does not make you have life. It's believing Christ Jesus. Allow him to be everything for you. That's what gives you life. Zur Kirche zu gehen schenkt dir nicht Leben, sondern Jesus Christus, an ihn glauben, ihn als Herr und Retter annehmen, das ist Leben. C'est bon parce que tu pars à l'église, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu qui te donne la vie. Non, c'est quand tu crois en Dieu, en Jésus-Christ lui-même, c'est ça qui te donne la vie. Go to John 3, please. Verse 36. Johannes 3, vers 36. Jean 3, verset 26. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? Verse 36. Johannes 3, vers 36. Jean 3, verset 36. Verset 36. Amen. Amen. Susie, can you help us to read this? Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abided in him. If you also go to John. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. John 10, vers 10. Auch Johannes 10, vers 10. On va lire Jean 10, verset 10. Praise the Lord. Hallelujah. He said, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et que la vie soit une vie abondance. You see something here, please. Look at it. Amen. He said, I am come that they might have life. It means without him, there's no life. Amen. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Das heißt, ohne Jesus hat man kein Leben. Il a dit qu'il est venu pour donner la vie. Ça signifie que sans Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. You know, here he called the devil a thief. He said, the thief cometh not but to steal. For to steal and to kill and to destroy. Der Satan nennt hier den, Jesus nennt den Satan hier ganz klar einen Dieb, der nur gekommen ist, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ici, on voit que Jésus-Christ appelle le diable clairement un voleur parce qu'il vient seulement pour dérober, pour détruire. He once stole our life. Er hat einst unser Leben gestohlen. Il avait dérobé notre vie. Through Adam and Eve. Durch Adam und Eva. À travers Adam et Eve. Amen. You know, before the fall, Adam had life. Vor dem Sündenfall hatte Adam Leben. Parce que avant la chute de l'homme, Adam avait la vie. After the fall, Adam had no life. Aber nach dem Sündenfall hatte Adam kein Leben mehr. Mais après la chute de l'homme, Adam n'avait plus de vie. He became a dead man. Er wurde ein toter Mensch. Il était devenu un homme mort. Gehen wir zu 1. Mose. Genesis. Genesis 2. Please. 1. Mose 2. Genèse 2. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 16. 1. Mose 2, 16 und 17. Genèse 2, 17 et 18. Praise the Lord. Hallelujah. Please learn to also open it and see it by yourself. It's not a made-up story. Bitte schlag die Seiten auch selber auf, weil es ist keine erfundene Geschichte. Ich möchte, dass sie das selber auch schwarz auf weiß liest, worüber wir hier sprechen. C'est important que quand on est en train de lire ici, que vous aussi vous prenez vos Bibles et vous lisez aussi. And when you get home, you can also go through it again. Und wenn du zu Hause bist, kannst du diese Verse nochmal durchlesen. Et quand tu es à la maison, tu peux aussi relire ces versets. Because salvation is personal. Denn Errettung ist persönlich. Parce que le salut est personnel. So that you can be sure by yourself that it is the true Christ you follow. Damit du dir selber sicher sein kannst, dass du den wahrhaftigen Jesus Christus folgst. Pour que tu puisses, enfin que tu puisses être sûr toi-même que tu es en train de suivre le vrai bon Dieu. We don't do anything outside the Bible. Denn wir tun nichts außerhalb der Bibel. Amen. Parce que nous on fait rien en dehors de la Bible. Amen. Amen. Even more everything we see, everything here is Christ Jesus. Alles hier ist Christus Jesus. Parce que tout dans la Bible c'est Jésus Christ. But of the spirit, aber vom Geist und nicht vom Fleisch. Mais dans le sens spirituel, mais pas dans la chair. Amen. Amen. It must be of the spirit and not of the flesh. Es muss vom Geist sein und nicht vom Fleisch. Ça doit être de l'esprit et pas de la chair. Amen. Amen. You allow the Holy Ghost to help you to understand it. Du lässt zu, dass it der Heilige Geist be a witness in your heart. That this is the truth. Dir hilft, das zu verstehen, denn es muss, dass du diese Gewissheit hast, dass das die Wahrheit ist. Tu dois laisser le Saint-Esprit te l'expliquer pour enfin que ça puisse être, que tu puisses avoir la certitude dans ton cœur. Verse 16, please, and 17. Vers 16. And the Lord God commanded the man, saying, says, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Genau. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Tu pourras manger de toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu l'en mangeras, tu mourras. And we know that Adam did eat, and the wife, they ate that fruit, the forbidden fruit that God, the Lord said, don't eat. In Genesis 3, let us go through and two bits of it. Und wir alle kennen das Ende der Geschichte, mehr oder weniger, dass sie leider von diesem Baum gegessen haben, von dieser verbotenen Frucht. Mais nous on sait qu'à la fin, tout le monde a mangé du fruit de la connaissance. Look at from verse 1 of Genesis 3, please. 1. Mose 3, Vers 1. Genèse 1, 3, verset 1. He said, now the serpent was more subtle than the beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, had God said, you shall not eat of every tree of the garden. You know? Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Ici le serpent demande à Eve, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Praise the Lord. Satan needed a body. Der Satan brauchte einen Körper. Le diable a eu besoin d'un corps. Without a body, he cannot come to Eve. He cannot, he can't do nothing here on earth. He needs your permission. Ohne einen Körper kann er nichts hier auf Erden tun. Er braucht deine Befugnis. Parce que sans Erlaubnis, l'Éternel a besoin de ta permission pour t'utiliser. Satan, just like he's looking for something to go through. The Lord is also looking for who to go through and something to also go through. Genauso wie der Satan nach Menschen sucht, die er für sein nutzen kann, sucht auch der Herr Menschen, die er nutzen kann für seinen Zweck. Tout comme l'Éternel est en train de le diable est en train de chercher, il est réusé, il est en train de chercher quelqu'un pour à travers qui travailler. C'est comme ça aussi que l'Éternel cherche aussi quelqu'un à travers qui travailler. Satan needed a vessel. Der Satan brauchte ein Gefäß. Et le diable a eu besoin d'un vaisseau. And the serpent allowed his body to be a vessel for Satan. Und you die Schlange hat zugelassen, dass sie ein Gefäß für den Teufel ist. Et le serpent a permis die Schlange hat zugelassen. Ja. Yeah. Oui, et le serpent a permis au diable d'être un vaisseau. Because he knows that without a body, he has no chance. Denn er weiß, dass ohne einen Körper hat er keine Chance. Parce que le diable sait que sans un corps, il n'a pas de chance. Are you getting it? Praise the Lord. He said, you shall not eat. Then in verse 2, please. Verse 2. And that verse 1, you can see that he questioned the word of Christ, the word of God. Mm-hmm. He questioned what God said. Mm-hmm. Und wir sehen, dass er hier in Vers 1 wirklich in Frage gestellt hat, was Gott gesagt hat. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Et ici, on voit comment il a lancé à Ève une piège quand il demandait cette question. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Just like here we go through you once you even leave here to question the message today. Genauso wie er auch durch dich zu dir kommen wird und will, dass du die Botschaft, die du heute hier hörst, hinterfragst. Tout comme l'Éternel veut que tu puisses tu puisses considérer ce que tu as écouté pour te demander si c'est vraiment réellement la vérité. He is not different. Er ist nicht anders. Il n'est pas différent. The same system is still the same system today. Das gleiche System, was er damals benutzt hat, benutzt er heute. Er benutzt die gleiche Masche. Le même système qu'il avait utilisé avant, il l'utilise aussi aujourd'hui. He uses people's body a lot. Er nutzt die Körper der Menschen besonders. Il utilise le corps des êtres humains. It is like what do you call it? Is it these people that jack somebody? Amen. You know, is it a monologue for the college? That they are they host somebody hostage. Mm-hmm. Amen. Yes. That's what Satan does today. He needs your body. Mm-hmm. If not, he can do nothing here on earth. Mm-hmm. So also, demons need your body. Mm-hmm. So also, sicknesses and diseases, they need your body to be present here on earth. Mm-hmm. Without your body, they can do nothing. And without you saying yes to them, they cannot come into your body. Mm-hmm. Und genauso wie bei einem Amoklauf, wenn dieser Täter sich eine Geisel packt, um davonzukommen, ist auch der Satan, der sozusagen den Körper von Mensch oder Tier nutzt, um davonzukommen, damit er sozusagen nicht als die Zielscheibe gesehen wird, sondern dass der Mensch davor steht. Mm-hmm. Et c'est comme ça aussi que le diable utilise le corps des gens, il les prend en captivité pour faire agir à travers eux, vu que lui-même il a besoin d'un corps. C'est comme ça qu'il prend les corps des personnes en otage. And the woman said unto the serpent, we may eat of the tree of the of fruit of the tree of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. Praise the Lord. Halleluja. Wir lesen 1. Mose 3, Vers 2. Please, you are not going to be reading because of time. Amen. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, isst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht stirbt. Praise the Lord. Yeah, yeah. Amen. I'm not reading. Okay, good. Let her read. Okay. Praise the Lord. You shall see. You can see something here. That you know what the reply Eve gave to the serpent. He said, God said, you shall not eat of it. Neither shall you touch it. God did not say don't touch it. He said don't eat it. No. If you go back there, look at it. In Genesis. Wir sehen hier nach dem Doppelpunkt in Vers 3, dass Eva sagt, dass Gott ihnen gesagt hat, dass sie nicht davon essen sollen und auch diese Frucht nicht anrühren sollen. Ici on voit que l'Éternel n'a pas dit qu'il les a dit qu'ils ne doivent pas manger le fruit. On le voit à verset 1. Praise the Lord. In verse 17 again of Genesis 2. 1. Mose 2. Nun lasst uns nochmal zu 1. Mose 2, Vers 17 gehen, damit wir uns nochmal den genauen Wortlaut Gottes angucken. On va voir maintenant Moïse, Genèse 2, Verset 17, pour voir ce que l'Éternel a réellement dit. Praise the Lord. Mm-hmm. He said about of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Mm-hmm. If you eat it, it did not say if you touch it. Mm-hmm. Es steht ganz klar, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewiss sterben. Er spricht hier nur von Essen, aber nicht von Berühren. Ici, l'Éternel a dit que si tu manges le fruit, tu vas mourir. Il n'a pas dit que si tu touches. malgré le diable tenter Eve, disant que est-ce que tu es sûr que l'Éternel ne veut pas que tu puisses le toucher? You know, people touch religion, they think they touch Christ. Leute haben Erfahrung mit Religion gemacht und denken, sie haben Erfahrung mit Jesus Christus gemacht. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de toucher la religion. Eux, ils pensent qu'ils ont fait leur expérience qu'ils ont eu avec la religion, avec Jésus-Christ. Amen. Mm-hmm. There's a difference between religion and Christ. Es gibt einen Unterschied zwischen Religion und Jesus Christus. Il y a une différence entre la religion et Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 4, because of time. And the serpent said unto the woman, you shall not surely die. He said, you will not die. Are you getting it? Yeah. It's in verse 4. He said, you shall not surely die. It means God is a liar. Und he's deceiving you. Und in 1. Mose 3, wenn wir wieder dahin nach vorne zurückgehen und auf 4 gehen, auf die Antwort des Satans, auf die Äußerung von Eva, da sagt der Satan ganz klar, dass Gott ein Lügner ist. Er sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Das hat zwar Gott gesagt, aber es wird nicht passieren, es stimmt nicht. Et ici, en verset Genèse 3, verset 4, le diable, il est en train de... Il fait comme si... Il dit que vous ne mourrez point. Il dit ça à Ève. Donc il est en train de faire du genre que Dieu est un menteur. Praise the Lord. Hallelujah. He called God a liar. Et nennt Gott ein Lügner. Il a appelé Dieu un menteur. In verse 5, for God doth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods, knowing good and evil. They were already gods. Aber sie waren schon Gott. Und er sagt hier ganz klar, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet wie Gott sein. Aber sie waren ja schon wie Gott, weil sie ja aus Gott waren. Mm-hmm. Et le diable dit à Eve, le jour que vous allez manger ce fruit, vous allez devenir comme des dieux. Mais c'était un mensonge parce que ils étaient déjà comme des dieux. Verse 6, parce qu'ils étaient de Dieu. And when the woman saw that the tree was good for food, the first good that man called good was evil. Mm-hmm. What God said, don't eat, is what they call good. Und wir sehen hier in Vers 6, die Frau sieht also, dass vom Baum gut zu essen ist. Sie hat den Baum beurteilt und ihn für gut gesprochen, erachtet. Aber das war falsch, weil der Herr gesagt hat, iss eben nicht davon. Und das ist das erste Urteil, was der Mensch fällt, aber was leider falsch ist, wo sie etwas gut nimmt, was gar nicht gut ist. Ici on voit vraiment que la femme a mangé le fruit et puis il a dit que oh c'est quelque chose de bon, et ça c'est la première chose que l'être humain appelle bon, que dans les yeux de Dieu c'est quelque chose qui est mal. I was pleasant to the eyes. What was good to their eyes? Was in ihren Augen gut aussah. Donc ils ont mangé quelque chose qui était dans leurs yeux, ils voyaient ça comme si c'était quelque chose de bon. And the first desire of a man, and the tree to be desire. You see, the first desire of a man. Eine Lust in ihren Augen und etwas Begehrenswertes für ihr Herz. Das erste Begehren des Menschen. Ici on voit que ça c'est le premier envie de l'être humain. Amen. Amen. To make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Praise the Lord. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Vers 6 sind wir. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Et si il a donné maintenant le fruit aussi à son mari. Et puis praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, please read here again at home. Let it be your homework. You children, please. Lest diese Stelle bitte zu Hause nochmal. Das ist eure Hausaufgabe. 1. Mose 3. Amen. 1 Amen. Bis zum Ende. Genèse 3 jusqu'à 1. 3, 1 jusqu'à la fin. C'est votre devoir. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if ate the fruit and gave to the wife. You know, if you go to the husband, then the Genesis, the same verse, the same chapter, verse 17. Go to look at verse 17 and look at what God said there. Genesis 3, verse 17. 1. Mose 3, Vers 17. Genèse 3, Vers 17. Also Eva hat von der Frucht gegessen und ihrem Mann davon gegeben. Amen. Amen. Husband and wife. Ehemann und Ehefrau. Et ici on voit que Eve a mangé, Eva a mangé, l'a donné à son mari quelque chose. Hier sehen wir wie hier sehen wir nochmal, dass wie ein Ehemann eine Ehefrau in die Hölle führen kann und wie eine Ehefrau ihren Ehemann in die Hölle führen kann. Ici on voit ce que, comment un mari peut, peut mener sa femme à l'enfer et comment la femme peut mener aussi son mari. Our children, parents, children, you know. Oder Kinder, Eltern, ah, Eltern, Kinder. Look at what God said here in verse 17. Don't take me for my word. You read it. Look at it. Mm. And unto Adam he said, that is God said, because thou hast hearkened unto the voice of your wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for your sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of your life. This man was caused because of the wife. Ja, und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und den Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Er wurde verflucht, weil er seiner Frau, der Stimme seiner Frau gehorcht hat und nicht der Stimme Gottes. Genèse 3, 17, on voit clairement que Dieu a maudit Adam parce qu'il a obéi à la voix de sa femme. C'est ce qu'on voit ici. The question is, whose voice do you listen to? Die Frage ist, auf wessen Stimme hörst du? Et la question est, à quelle voix tu es en train d'entendre? It can be the voice of your mother, the voice of your father, the voice of your friend, the voice of your grandmother, the voice of your great grandmother. It can even be the voice of the pastor. Is it the voice of Jesus Christ? I'm not saying hear my voice. I'm saying hear the voice of Christ. Amen. Auf wessen Stimme hörst du? Auf die Stimme deiner Freunde, deiner Familie, von dir selbst, von deinem Pastor? Ich sage nicht, dass du meiner Stimme folgen sollst, sondern der Stimme von Jesus Christus. C'est quelle voix que tu es en train d'entendre, d'obéir? Est-ce que c'est la voix de ta mère, ta grand-mère, tes oncles, ton père, ta famille, ton pasteur? Moi, par exemple, je vous dis jamais de suivre, d'entendre ou bien d'obéir ma voix, mais je vous indique d'obéir la voix de Dieu, de Jésus Christ. You are going to choose the voice that you are going to obey. Du wirst dich entscheiden müssen, auf welche Stimme du hörst und welcher Stimme du gehorchst. Et toi, tu vas te décider à quelle voix tu vas écouter, entendre et obéir. You can see what God said here. Because you heard, you hearken unto the voice of your wife. That is the punishment. I'm going to punish you. You reject my voice, but obey the voice of a man, and not the voice of me. Yeah. Of not my voice, the voice of the Holy Spirit. Ja, und ihr seht hier, dass diese Bestrafung daran liegt, dass er halt nicht auf die Stimme Gottes gehorcht hat, sondern auf die Stimme der Menschen. In Genèse 3, 17, on voit ici que vraiment clairement que Adam a été puni, il a été maudit par Dieu parce qu'il a obéi la voix de sa femme qui est un être humain et pas un Dieu. Don't allow anybody to take you to hell. Lass nicht zu, dass sich irgendjemand in die Hölle mitnimmt. Et il faut jamais accepter que quelqu'un puisse t'emmener ou bien t'emmener en enfer avec lui. Yeah, the Lord is saying salvation is personal. The Herr sagt hier, you choose the voice of your wife. Why did you choose it? You have the right to reject it. But you choose it to obey the voice of your wife and not my voice. Der Herr sagt hier ganz klar, dass Errettung etwas Persönliches ist. Du selbst musst dich dafür entscheiden, ob du mir folgst oder nicht, aber stattdessen bist du deiner Frau nachgegangen. Ici, l'Éternel dit que nous fait voir que le salut est personnel. Donc toi, tu avais le droit de rejeter la voix de ta femme, mais toi, tu as accepté d'obéir sa voix et de me rejeter. You don't pick and choose the church you go to. Allow the Holy Spirit to help you to choose. Du entscheidest nicht, zu welcher Kirche du gehst, sondern lass zu, dass der Herr dich leitet, wo du zur Gemeinde gehen sollst. C'est pas à toi de choisir quelle église tu vas partir ou pas, mais permet l'Éternel et le Saint-Esprit de guider dans l'église où il veut te voir. You know, some people's motive of going to church is because it's very close to my house. Einige Leute haben das Motiv, dass sie diese eine Gemeinde besuchen, weil es in ihrer Nähe liegt. Il y a beaucoup de personnes qui partent à l'église parce que l'église est près de la maison. Oh, maybe I don't know. People, they are friendly. Oder weil die Leute freundlich sind. Ou bien parce que les gens sont vraiment. Weil die Botschaft nicht so schwer verdaulich ist. Ou bien que le message n'est pas si difficile. They have different motives. Sie haben verschiedene Motive, weshalb sie diese Gemeinde besuchen. Les gens ont vraiment beaucoup de motifs différents pour partir dans une église ou pas. They will reject the voice of the Holy Spirit and obey the voice of man. Und deswegen verweigern sie die Stimme des Heiligen Geistes und hören lieber auf ihre eigene Stimme, die Stimme ihres eigenen Urteils. Mm. Et c'est pour cela que ces personnes-là sont en train de rejeter l'esprit, la voix du Saint-Esprit et d'obéir à leur propre voix, ou bien la voix du diable, de l'être humain. Praise the Lord. Mm-hmm. Please, let me just leave there. We are going, it's now we want to start the message. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. So please, we just conclude that we don't celebrate the flesh and the spirit. Mm-hmm. Our celebration here is all about Jesus Christ. And that's why we are celebrating with our son, our brother, our friend today, the birthday of Christ Jesus. Wir haben einfach nochmal klargestellt, dass wir hier nicht das Fleisch, nicht den Menschen an sich feiern, sondern wirklich Jesus Christus und deswegen hier zusammengekommen sind. Ici, on vient vraiment de comprendre que on ne célèbre pas seulement l'anniversaire d'un frère, de Félix par exemple, mais non, on célèbre l'anniversaire de Jésus-Christ, Jésus-Christ en Félix. The Lord gave me this message for today. Der Herr hat mir diese bestimmte Botschaft für heute gegeben. Aujourd'hui, l'Éternel m'a donné un message pour God kind of love. Gottes Liebe. L'amour de Jésus-Christ. It's different from the love of this world. Sie ist anders als Liebe dieser Welt. Le message aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu, mais c'est différent de l'amour de ce monde. The Bible says God himself is love. La Bible sagt, Gott selbst ist Liebe. La Bible nous fait voir que Dieu lui-même, il est l'amour. Praise the Lord. Hallelujah. God is not evil, but love. Gott ist nicht böse. Ist nicht bösartig. Nee, Gott ist nicht das Böse, er ist Liebe. Amen. Dieu n'est pas le méchant, il est l'amour. 1. Johannes. On va lire 1 Jean. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Im Neuen Testament, 1. Johannes. 1. John. 1. John. 4. Vers 4. Praise the Lord. Hallelujah. Vers 16, please. Vers 16. 1. John 4, verset 16. It said that we know, we have known and believed the love that God had to us. God is love. Praise the Lord. Hallelujah. You see that? Who will read it, please? Jennifer, help us to read it. Das vorlesen. 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God is love. Gott ist Liebe. Dieu est amour. Amen. Amen. When man died, man no longer had the love of God. The love of God in their life died. Der Mensch gestorben ist, also nach dem Sündenfall, ist die Liebe bei den Menschen auch gestorben. Sie waren ohne Liebe. Mm-hmm. Après la chute de l'homme, l'amour que Dieu avait pour les êtres humains est aussi, c'était aussi mort. Donc les êtres humains n'avaient plus l'amour de Dieu. You know, when Adam died, God said in Genesis, again Genesis 2, He said, if you disobey me, I will make sure you die. Mm-hmm. I will make sure it's not Satan that killed Adam. It's God. He said, I will make sure you die. Und bei 1. Mose 2, wo wir eben waren, haben wir ja gelesen, dass Gott ganz klar gesagt hat, there, wenn ihr von dieser Frucht isst, werdet ihr sterben. Ich werde sicher gehen, dass ihr stirbt. Und es war nicht der Satan, der ihm dieses Versprechen sozusagen gegeben hat, sondern es war Gott persönlich, der ihm dieses Gebot gegeben hat. Ici, on voit qu'on venait de lire à Genèse, on sait qu'en Genèse, Dieu a dit que si vous mangez ce fruit, vous allez sûrement mourir. Et ce n'est pas le diable qui disait ça, c'est l'État. You can see that God introduced death. God created death and not Satan. Gott hat also den Tod erschaffen, nicht der Satan. Et là, on voit que c'est Dieu qui a créé la mort et pas le diable. And God told Adam, death is real. But it has no power until you give it power to kill you. I hope you get it. Und Gott hat zu Adam gesagt, dass der Tod ist kraftlos. Aber wenn ihr mich missachtet, wenn ihr diese Sünde begeht und von dieser Frucht isst, werdet ihr dem Tod die Macht geben, euch zu töten. Et Dieu a dit à Adam, la mort est réelle, mais ça n'a pas de puissance envers vous. Seulement si vous lui donnez la puissance de vous tuer. Donc ça n'a pas de puissance si seulement c'est vous qui lui donnez la puissance pour vous tuer. Praise the Lord. Hallelujah. And we know that Adam disobeyed God. And Adam, God never lied. And once he says something, he must surely come to pass. And Adam died. But Adam still lived 930 years. Aber wir wissen, dass Adam Gott missachtet hat. Means something is dead. Und der Herr aber dennoch sein Versprechen nicht gebrochen hat. Adam war danach tot, obwohl Adam 930 Jahre noch gelebt hat. Mais on voit après la chute de l'homme que Adam a vécu encore 930 ans après. Et mais quelque chose en lui était mort. Maintenant, on doit savoir qu'est-ce qui était la chose qui était mort parce que Dieu lui avait promis que tu vas mourir. You know, this will help you to know also that what God called death is not what man called death. Aber dieses Beispiel wird uns auch zeigen, dass das, was Gott Tod nennt, ist nicht das, was wir Menschen als Tod verstehen. Mais à travers cet exemple, on va voir que ce que l'Éternel appelle la mort, c'est pas ce que ce monde appelle la mort. Donc, ce sont deux significations différentes. According to the Bible, there are four different types of death. I will not even go there today. Amen. Four different types of death. Nach der Bibel zufolge gibt es vier verschiedene Zustände von Tod. Et, oder Arten von Tod. Et selon la Bible, il y a quatre différents modes de la mort. Donc il y a quatre différents morts. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know what God called death? It's not what man called death today. You can see it there. Adam was still alive. And Adam gave birth to everybody here. In Genesis 5, you can see it. In Genesis, you know, he gave birth to... You know, look at it. Amen. You know, but it was no longer the nature of God, but now the nature of himself, of the old man, of the dead man. Und wir sehen also, dass das, was der Mensch als Tod bezeichnet, ist nicht das, was Gott als Tod bezeichnet. Dass Adam hat sozusagen eigentlich noch 930 Jahre weiter gelebt nach diesem Todesurteil, nach seinem Tod. Aber er hat sozusagen nicht mehr, und er ist ja sozusagen unser, also wir stammen von ihm sozusagen ab, weil er ja der erste Mensch war. Und dennoch hat er aber nicht mehr im Gottes-Ebenbild Kinder gebärt, sondern nach seinem eigenen Toten-Ebenbild hat er Kinder zur Welt gebracht. Donc on voit que Dieu a dit qu'il est mort, mais il a vécu encore 930 ans après. Et ça va nous faire voir qu'il y a deux différentes... il y a ça appuie sur les quatre différents types de la mort qui existent. Et malgré qu'il était mort, mais il a continué à faire naître des enfants. On va lire Genèse 4. You know, in Genesis 3, Adam died. The Genesis 4, Adam slept with the wife. Look at it, in Genesis 4, verse 1. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. You see there, a dead man sleeping with a dead woman. And they have given birth to a dead son. Und wir sehen in 1. Mose 3, ist Adam auf das Wort von Gott ja gestorben, weil er ja von dieser Frucht gegessen hat. Aber dennoch im nächsten Kapitel, in 1. Mose 4, sehen wir, wie er mit seiner Frau geschlafen, also sehen wir, wie er mit seiner Frau geschlafen hat, sie schwanger wurde. Und sie einen Sohn gebar. Also er hat mit einer toten Frau einen toten Sohn gebärt. Mm-hmm. Ici on voit, à chapitre 3, on voit que Adam était mort. Genèse 3, Adam était mort. Genèse 4, on voit qu'il a connu sa femme et ils ont enfanté un enfant. Et donc on voit aussi qu'ils étaient morts avant. Donc un homme mort, une femme mort, ont enfanté un enfant mort. Look at Genesis 5:3, please. 1. Mose 5, Vers 3. Genèse 5, verset 3. He said, and Adam lived 130 years. And begot a son in his own likeness. He begot a son after 130 years. After 130 years, begot a son. He was 130 years old when he had this son. And begot a son in his own likeness, in his own image, no longer the image of the Almighty God. That in Genesis 1:26 talk about. Und in 1. Mose 5, Vers 3 lesen wir, dass Adam 130 Jahre alt war, als er seinen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach dem Bild, und er nannte ihn Seth, nicht mehr nach dem Ebenbild von Gott, sondern nach seinem eigenen Ebenbild. Donc ici on voit ici que Adam après 130 ans, il a eu un enfant et par un fils à sa propre ressemblance, pas comme en Genèse 1:26 qui disait que à la ressemblance de Dieu, mais à sa propre ressemblance. It means without Christ Jesus, you are a dead man. Das heißt, ohne Christus Jesus bist du ein toter Mensch. Et ça me fait voir que sans Jésus-Christ, tu es un homme mort. Praise the Lord. Hallelujah. And so, you know, our brother here, our son here, our friend here was once dead, but now he's alive. Sing Felix, er war einst tot, aber jetzt lebt er in Christus Jesus. Et c'est pour cela Jésus-Christ, avant il est Felix, avant il était mort, mais maintenant il est en vie à travers Jésus-Christ. The only true love is God. Die einzig wahre Liebe ist Gott. La seule vraie vie, your kind of love, c'est Dieu. Gottes Liebe. L'amour de Dieu. Amen. Amen. Because he is love. Denn er ist Liebe. Parce que lui, il est l'amour. There is no love outside him. Es gibt keine Liebe außerhalb von Gott. Il n'y a pas d'amour en dehors de Dieu. There is no love anywhere. Es gibt keine Liebe nirgendwo ohne Christus Jesus. Il n'y a pas d'amour en dehors de Jésus-Christ sans Dieu, sans Jésus-Christ. You can see fake love everywhere today. Wir sehen eine verfälschte Liebe überall. Tu vas voir un amour falsifié partout. Husband and wife love today is fake. Liebe no matter how good this look like, without Christ Jesus, your love for your wife, your love for your husband is fake. Liebe zwischen Eheleuten, wenn sie nicht von Jesus Christus ist, ist sie eine verfälschte Liebe. L'amour de marié, d'un marié, d'un couple marié, par exemple, si Jésus-Christ n'est pas dedans, c'est un amour vraiment falsifié. You know how much more the love people even say they have for their boyfriend, my friend, girlfriend. You know, if you are really a son of God, you believe Jesus Christ, you have a man friend. You question your salvation if you are really saved. Und geschweige denn die Liebe, die die Paare zueinander haben, die einfach nur zusammen sind. Ne? Und auch wenn du einen Freund hast oder eine Freundin hast, musst du dich auch wirklich fragen, wer ist Jesus Christus? Bist du wirklich errettet? Weißt du wirklich, was Jesus Christus sagt in seinem Wort? Wenn du hättest, würdest du nicht in so einer Beziehung leben. Et par exemple, si tu dis que tu as un copain ou bien une copine, si tu dis que tu l'as, donc tu dois commencer à te demander si tu connais réellement Dieu, si tu es vraiment sauvé de nouveau, né de nouveau, ou bien si tu as le salut, parce que c'est, est-ce que c'est un principe de l'éternel? What can you not leave for Jesus? Was können wir für Jesus Christus nicht zurücklassen? Es ist ein Mann, es ist eine Frau. Qu'est-ce que tu n'es pas capable à dénoncer pour Jésus-Christ? Est-ce que c'est une femme ou bien c'est un homme? He left everything and came here to die for you. Jesus hat alles zurückgelassen, um hier hinzukommen, für dich zu sterben. Was kannst du nicht für ihn zurücklassen? Jésus-Christ a tout laissé derrière lui et il est venu ici sur terre pour mourir pour toi. Mais qu'est-ce que toi tu ne peux pas laisser pour lui? What can you not live for him? Is it your old life that you have been, that I've been stealing, killing and destroying you? You see it as enjoyment. Is that what you cannot live for Christ Jesus? He left everything in heaven and came here to die for you. Ist es das Leben, dem wir selber gestohlen, zerstört getötet haben, ne? Auf unterschiedliche Art und Weise. Obwohl Jesus Christus alles hinter sich gelassen hat, um für dich zu sterben? Qu'est-ce que tu ne peux pas laisser derrière toi? Est-ce que c'est ton ancienne vie qui t'a détruit ou bien qui a volé même ta propre existence? Est-ce que tu n'es pas capable à la laisser? C'est que toi tu pensais que c'est quelque chose de bien, tu peux pas le laisser pour l'éternel. What can you not live for Jesus? Is it what people will say if you join Jesus? Is it what people, how they are going to look at you? What they are going to say about you? What your husband will say? What your mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, or whatever we say? Why? Because you are now Christ Jesus. You choose him. He left everything because of you. What can you not live for him? Wir haben alles verlassen wegen Jesus Christus hat alles verlassen für dich. Was kannst du für ihn nicht verlassen? Jésus Christ, lui, il a tout abandonné pour toi. Il est venu pour mourir ici pour toi. Mais qu'est-ce que toi, tu n'es pas capable d'abandonner pour lui? What can you not leave for him? Was kannst du nicht für ihn zurücklassen? Qu'est-ce que tu ne peux pas laisser pour lui? Amen. Amen. You know, he told Abraham, give me your son. Abraham did not prevent that son. Let's go there. Praise the Lord. Er hat zu Abraham gesagt, gib mir deinen einzigen Sohn. Und Abraham hat das nicht verweigert. Er hat das einfach getan. Don't let anyone to stop your salvation, please. Lass nicht zu, dass irgendjemand deine Errettung aufhält. Il a dit à Abraham, donne-moi ton seul fils. Et Abraham a obéi. Donc, faut pas vouloir qu'un être humain puisse te prévenir ou bien puisse t'arracher ton salut. You have been coming here because of Felix. Why will you come here because of Jesus? Einige von uns sind oft schon in die Gemeinde gekommen wegen Felix, aber wann kommen wir wirklich wegen Jesus Christus in die Gemeinde? Il y a quelqu'un entre nous qui vient ici pour Felix ou bien pour quelqu'un d'autre, mais quand est-ce que toi tu vas venir ici seulement pour Jésus Christ? Und der Herr hat mich darum gebeten, diese Frage zu stellen. Et l'Éternel m'a demandé de vous poser cette question. Praise the Lord. Without Christ Jesus, there is nothing like Felix here. Weil ohne Christus Jesus gibt es keinen Felix. Parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de Félix ici. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Look at Genesis 22, please. 1. Mose 22. Genèse 22. We first of all read just 1 and 2 because of we still have a lot to go through. He said, and it came to pass after this thing, verse 1, that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. And he said, take now your son, your only son Isaac, whom thou lovest, and get thee on into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. You know, here Abraham, God is saying, Abraham, give me everything. Because, you know, Isaac, if you know the story of Isaac, it took more than 20 something years to believe God to have Isaac. Gott sagt hier zu Abraham ganz klar, gib mir doch deinen einzigen Sohn, den du so lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land, um ihn dort zu opfern für mich. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist dieser Sohn Isaac, auf den Abraham mehr als 20 Jahre gewartet hat. Ici, Dieu dit à Abraham, donne, va dans la montagne et puis tu vas tuer ton, bien tu vas me sacrifier ton fils. Et on ne doit pas oublier que c'est le fils où Abraham a dû croire pendant 20 ans pour recevoir cet enfant. Et maintenant Dieu lui dit que va le sacrifier pour moi. And if you look at here, he said, and get, he said, your only son. Dein einzigen Sohn. Il dit ton seul fils. Because that son is coming from me. Weil dieser Sohn from God. Look at how the son is not coming from God. It's not all sons that are coming from God. Und auch hier in diesem Beispiel a sehen wir, of sons are coming from Satan. Dass nicht jeder Look Sohn, at it, dass nicht it. Jedes Kind von Gott ist. Und er sagt hier, dein einziger Sohn. Your only son. He was not the only son. Abraham already have a son, Ishmael, through another woman. That you know, God did not call that boy your son. He said, here he said, your only son. Because this is who I gave you. And this is who I recognize as your son, and not other. Und Abraham hatte physisch gesehen schon einen anderen Sohn. Aber dennoch hat Gott diesen Sohn nicht erachtet, weil er gesagt hat, nur diesen einen Sohn, diesen Isaac, den habe ich dir versprochen und verheißen, aber den anderen, den kenne ich nicht. Ici on voit que ici Abraham, Dieu a dit Abraham, va et sacrifie ton seul, ton fils unique. Mais nous, on connaît, si on connaît bien l'histoire, on voit qu'il avait deux fils à la base. Mais Dieu n'a pas reconnu l'autre fils comme le fils de Dieu, parce que ça se fait voir aussi que tu peux avoir un fils, comme ici, Abraham, il avait Ismaël. Mais si ce n'est pas de Dieu, il ne va pas le reconnaître. Il va voir seulement celui qui est son fils, qui est Isaac. Il va seulement reconnaître celui-là comme ton unique son, ton unique fils. And in verse 3, he said, Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and cleared the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. Wir sehen in Vers 3, dass Abraham direkt am nächsten Morgen früh aufsteht, sein Eselsattel, seine zwei Knechte mitnimmt, das Holz vorbereitet, um sich an den Ort zu begeben, den Gott ihm genannt hat. Er gehorcht einfach, um seinen eigenen Sohn zu töten, zu opfern. Ici, verset 6, on voit ce que Abraham a fait. Il a obéi, il a commencé à faire les préparations, il a pris du bois, il est parti à la montagne, il a commencé à tout préparer pour tuer son fils, pour sacrifier son fils. Il était vraiment obéissant. I thank the Lord for Abraham. Ich danke dem Herrn für Abraham. Je remercie l'Éternel pour Because Abraham. For him it's all about the voice of the Lord. Denn ihm geht's nur um die Stimme des Herrn. Parce que lui, pour lui, il s'agit que de la voix de Any Abraham. Other voice is irrelevant. Jede andere Stimme ist irrelevant. Donc chaque autre voix est irrelevant. Pas relevant pour lui. No other voice I will obey except the voice Keine of the Lord. Keine anderen Stimme. Außer der Stimme des Herrn. Was er sagt, er hat das letzte Wort. Aucun autre voix je veux obéir, sauf la voix de l'Éternel, parce que lui, ce qu'il dit, c'est ce qui est final. No wonder he called Abraham my friend. The only person he called my friend in Old Testament. Dass er Abraham seinen Freund genannt hat. Gott hat Abraham seinen Freund genannt. Die einzige Person, die im alten Bündnis, im alten Testament Freund genannt hat. Et c'est pour cela Abraham, il a aussi Dieu a appelé Abraham mon ami. Donc c'était le seul homme que Dieu a appelé mon ami dans l'Ancien Testament. Allow Christ to be the final everything. Lass zu, dass Christus das letzte Wort hat in allem. Et tu dois vraiment permettre Jésus-Christ à avoir le dernier mot dans ta vie. Amen. Gib ihm diesen Platz. Er ist groß genug für diesen Platz in deinem Herzen, in deinem Leben. Donne-lui cette place dans ta vie, dans ton cœur. Look at verse 4, please. Vers 4, 1. Mose 22, Vers 4. He said, Genèse 22, verset 4. Then on the third day, it was not just a little journey. Three days journey. On the third day, as they were going. Praise the Lord. Amen. You know, we cannot spend 1 hour for Christ Jesus. Somebody spent 3 days to go and sacrifice his own son. Not to take something from God, but to give something to God. Und wir sehen hier, dass das war halt kein Katzensprung. Es waren 3 Tage, waren sie unterwegs, um an diesen Ort zu gehen, den der Herr ihnen gezeigt hat. Genug Zeit, um umzukehren. Genug Zeit, um alles in Frage zu stellen. Und genug Zeit, die man aufgeopfert hat, auch für den Herrn. Ici, on voit que il était parti pendant trois jours pour sacrifier son fils. Donc, pas comme nous aujourd'hui. Nous, on n'est même pas capable à rester juste 2 heures ou bien 3 heures à l'église. Mais lui, il est parti 3 heures, pas pour recevoir quelque chose de l'Éternel, mais pour sacrifier son propre fils. You can see. The faith of Abraham. Ihr seht den Glauben von Abraham. Sehr mächtig. Tu peux voir la foi de Abraham qui était puissant. No wonder he was called the father of faith. Kein Wunder, dass er der Vater des Glaubens genannt wird. Et c'est pour cela on l'a appelé le père de la foi. He was not going to take something from God yet, but to give something to him. Something that is so dear to himself. That he loved more than everything. Actually, he should love Isaac more than his own life. Und er war nicht auf dem Weg dorthin 3 Tage, um etwas von Gott zu empfangen, sondern um Gott etwas zu geben. Nicht nur etwas, sondern eine Person zu geben, die er so sehr eigentlich geliebt hat. Und eigentlich hätte er sogar diesen Sohn sogar noch mehr lieben müssen als sein eigenes Leben. Donc il était pas parti pour recevoir quelque chose, mais il était parti pour sacrifier son fils unique qu'il aimait autant, qu'il avait attendu pendant 20 ans. Et normalement, il devrait même aimer ses fils plus que sa propre vie. You know, I can camp here for days. So let us live here. Amen. Ich kann in dieser, ich kann tagelang über diese Stelle this reden. Very place. Deswegen sollten wir lieber weitergehen, damit es heute nicht nur um diese Stelle geht. On va continuer parce que ce verset ici c'est vraiment puissant. On peut même en parler pendant trois jours. Weil hier so viel drin steckt. Ja. Vers 5. And Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac, his son, and took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. Is that not interesting? Amen. Ja, und ist das völlig interessant zu lesen, wie er hier sozusagen seinen Sohn schon mal vorbereitet für den Grill sozusagen, also für also wie er, ne, wie er ihn sozusagen schon vorbereitet. The knife and everything, the fire was. Das Feuer, alles ist schon bereit. Ici on voit c'est vraiment intéressant comment lui il a tout préparé, il est donc pour pratiquement griller son fils. Praise the Lord. You know, in verse 5 will tell you something about Abraham. Abraham never believed God is going to, that God is a killer. He never. Verse 5 will tell you that Abraham never believed that his son would die. He said, we are going to worship the Lord and we will come back again. Aber in Vers 5 sehen wir das Lustige sozusagen, dass obwohl Abraham seinen Sohn so vorbereitet für dieses Opfer, er dennoch zu seinen Knechten sagt, wir kommen zu zweit zurück, sozusagen. Dass er geglaubt hat, sie werden zu zweit wieder zurückkommen. Verset 5 nous fait voir que Abraham, même malgré il faisait tout pour sacrifier son fils, mais il n'a jamais cru que son fils va mourir. Il a dit même à ses servants, on est en train de partir, glorifier l'Éternel, mais nous deux, on va retourner. Donc il avait la foi, il savait que l'Éternel n'est pas quelqu'un qui tue. Because Abraham, he knew that you never give something to God in vain. But Abraham wusste, dass sein Gott I love that. Kein Praise Mörder. The Lord. No, sein Gott ist kein Mörder. Du wirst dem Herrn nicht etwas vergeblich geben. Donc, à part pourquoi? Parce que Abraham savait que l'Éternel, il est vraiment quelqu'un qui donne. Tu lui donnes jamais rien, quelque chose seulement pour rien comme ça, pour et ça se perd. I get it. You never give him anything in vain. Wir geben ihm nichts vergeblich. Wir geben nicht um zu verlieren. Wir geben nicht um den Mangel. Tu lui donnes rien en vain. Tu lui donnes pas quelque chose pour vivre dans le manque, quelque chose comme ça. Non, ça n'existe look pas. Look at verse 7, please. Verset 7. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, my father, the small boy that you are going to, that Abraham is taking to them. Okay. Look at it. He said, my father, and he said, here am I, my son. And he said, behold the fire and the wood. But where is the lamb for a burnt offering? In Vers 7 haben wir dann zuerst mal die Stimme des Sohnes, der sagt, von Isaac, der sagt, mein Vater, wo ist denn das Feuer? Und, also, nee, hier ist das Feuer und das Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Ici, on voit que le fils demande même à son père, mais oui, papa, on a ici tout, mais où est le sacrifice? Il ne savait pas que c'était lui. Praise the Lord. You can see how he trained this young man. Aber wir sehen hier auch, wie er seinen Sohn erzogen hat. Ici, on voit comment Abraham, il a éduqué son fils. He trained this child in the fear of the Lord. Er hat diesen Sohn in der Furcht des Herrn erzogen. Il a éduqué son fils à la crainte de l'Éternel. What are you training your children with? Is it with the good of this world? Do good, don't do bad. Mit dem Guten dieser Welt? Est-ce que tu es en train d'éduquer ton fils avec le bien de ce monde? It's only Christ that can train your children. Aber nur Jesus Christus kann unsere Kinder erziehen. C'est seulement le Christ qui est capable de d'éduquer notre fils. If not, Satan will help you to train them. Weil sonst wird der Satan dir helfen, sie zu erziehen. Sinon, c'est le diable qui va t'aider à les éduquer. Only two power, only two people control everything here on earth. Only two. Weil wie gesagt, nur zwei Mächte dieser Erde hier kontrollieren. Parce qu'il y a que deux puissances qui contrôlent ce monde. Christ or Satan. Christus oder der Satan. Le Christ ou le diable. If you say no to Jesus Christ, it's automatic yes to Satan. Wenn wir nein sagen zu Jesus, sind wir automatisch für den Teufel. Si tu dis non à Jésus-Christ, c'est automatiquement oui pour le diable. Amen. Amen. Verse 8. Vers 8. Verset 8. And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Mm. God will provide himself. Mm. Because it's all about him. Yeah. Are you getting it? Vers 8, it's all about him. Sehen wir Abrahams Antwort. Er sagt, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Weil es um ihn geht, wird er auch versorgen in dieser Situation. Amen, amen. Et Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Donc ça signifie qu'il dit que Dieu pourvoira lui-même parce qu'il s'agit de lui-même. C'est lui-même qui prend soin de ce qu'il veut, en fait. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 9, and they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac. He tied him. He tied him. And his son did not find the father. And run away. He tied him. Abraham hat seinen Sohn gebunden und auf diesen Altar gelegt und dieser Sohn hat sich nicht gewehrt. Donc et puis Abraham a pris le fils, il a commencé à préparer le fils pour lui enchaîner dans le bois pour le tuer et le fils il n'a pas résisté en fait. He bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. Verse 10. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, you can see. What can you not live for Jesus? What can you not live for the true God? There was nothing Abraham could not live for him. Abraham ist bis aufs Land gegangen. Er hat seine Hand ausgestreckt und mit dem Messer und wollte zustechen. Hier fragen wir uns wieder, was können wir für den Herrn nicht zurücklassen, ihm übergeben? Et si ici on voit que Abraham il a tout, il a lié son fils et maintenant on doit se demander qu'est-ce que nous on peut pas laisser pour l'Éternel. You can see, you know, God is not telling us today to kill our mother, kill our father, kill our son, kill our children. He said, choose me, believe me. Trust me. Believe that I came to die for you. Amen. Believe and receive me into your life. Amen. Allow me to be your Lord and your personal Savior. Amen. Allow me to be everything for you. That's what he's just telling you. You Amen. Cannot leave whatever. Abraham could leave everything. Und, what is God, that you cannot say bye-bye to? God sagt uns heute nicht, welcome to Christ Jesus. Wir sollen irgendwelche Menschen auf irgendeinem Berg opfern, sondern er sagt zu uns, glaube an mich, glaube an Jesus Christus. Akzeptiere ihn als seinen Herrn und Retter. So vertrau ihm. Ne? Lass dein altes Leben zurück und folge ihm in sein neues Leben für dich. Ja. Et ici on voit que Dieu ne nous dit pas de partir sacrifier nos pères, nos fils, nos enfants, de rien sacrifier. Aujourd'hui, il nous demande qu'une seule chose, de lui faire confiance, de lui suivre. Et ça, on n'est même pas capable à le faire. Mais pourquoi? You know, so we said you are too old to come to Jesus. Einige Leute sagen, ich bin schon zu alt für den Quatsch. Also das kann ich mir, das brauche ich nicht mehr. Il y a d'autres personnes qui disent que moi je suis maintenant trop âgé pour suivre Jésus-Christ. You lie, you allow your old age to take you to hell. Aber wir lassen damit zu, dass unser Alter uns in die Hölle bringt. Et là tu permets à ton âge de t'emmener en enfer. Amen. There's no one Jesus cannot save. No matter the age. Es gibt niemanden, den Jesus nicht retten kann, egal wie alt er ist. Er ist nicht älter als Jesus. Il n'y a personne que Dieu ne peut pas sauver, parce que la personne n'est plus la personne qui est plus âgée que Jésus-Christ. It is good to know him in the earlier stage, but you know, your age should not be a barrier. Und natürlich ist es gut, wenn man schon von Kind auf Jesus Christus kennt. Because all the mistakes we made, we will never make them if we have known him from our youth. All these mistakes in our marriage, in our everything, relationship with people. All the decisions we have taken that have been so evil, we will not take them. Because Christ will be the one taking the decision for you. All the decisions you have been taking, you are the one. You know, if you are the one taking decision, it's Satan that is taking decision. And that decision has been coming from Satan. And now, you know, if we have known him in earlier stage, the man, our everything could have been different. But now, it's not too late. Don't allow it to be. Don't harden your heart. Just like Hebrew 4, Hebrew 3 said. Don't harden your heart. Und stop hardening your heart. Today might be the last chance. Amen. Und wir und natürlich wäre es besser gewesen, wenn wir schon von Kind auf Jesus Christus akzeptiert hätten, weil wir viele Fehler oder viele Entscheidungen nicht so getroffen hätten, wie wir sie getroffen haben, weil wir damals nicht von Christus geleitet waren, nämlich vom Satan geleitet, Dinge gewählt haben, Dinge zu Dingen Ja gesagt haben, zu Dingen Nein gesagt haben. Aber heute, wenn wir uns für Christus entscheiden, ist es niemals zu spät, ihn als Herrn und Retter zu akzeptieren. Das Alter sollte für dich keine Barriere sein, sollte für uns keine Barriere sein. Donc notre âge, ça ne doit jamais être une barrière pour nous, parce que oui, c'est vrai que quand tu es plus petit ou bien plus jeune et que tu avais déjà choisi Jésus-Christ, il y aura beaucoup de décisions que tu as prises ou bien que tu as faites que tu n'allais même pas faire aujourd'hui, que tu allais être mieux. Mais maintenant, tu as la possibilité, tu as la chance de venir encore vers l'Éternel pour le choisir. Verse 10 again, please. Vers 10 nochmal. Ça vaut la peine. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Verse 11. And the angel of the Lord came, called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. And he said in verse 12, Lay not your hand upon the lad, neither do anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld your son, your only son, from me. In Vers 12 sagt Gott, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Vers 12, lui, il dit, oui. Praise the Lord. Verset 12, Dieu lui dit de ne plus tuer son fils parce qu'il sait maintenant qu'il lui fait confiance. Praise the Lord. Hallelujah. Please, if you also read here continuously, then you can see it. Verse 14 talk about another name of the Lord, Jehovah Jireh. That's the Lord, our provider. That is verse 14. In Vers 14 to provide. Lesen wir auch einen neuen Namen des Herrn im in der Fußnote sieht man das. Da steht, der Herr wird ersehen, auserwählen, hebräisch Yahweh Jireh. Mm-hmm. Ici on voit Jehovah Jireh, c'est que ça signifie que yeah. Amen. Qui à verset 14 nous introduit le nom un autre nom de Dieu qui est Jehovah Jireh. And from verse 15, and the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, By myself have I sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing, and have not withheld your son, thy only son, in blessing, praise the Lord. Hallelujah. So much praise the Lord. Und in Vers 16 lesen wir, ich habe mir selbst geschworen, spricht der, weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen. Es hat den Herrn wirklich gefallen, zu sehen, dass Abraham ihn wirklich liebt. Verset 15 à 16, il dit que ça l'a vraiment plu, ça a plu à l'Éternel comment Abraham lui a fait confiance. Et c'est pour cela qu'il a dit que comme tu m'as plu, j'ai vraiment te bénir en fait. You can see also how sad he was when Adam chose to obey the voice of his wife. Aber genauso können wir auf der anderen Seite sehen, wie traurig Gott war, als Adam sich für seine Frau entschieden hat und nicht für Gott. Et puis ici on voit aussi comment et puis ça on reconnaît aussi comment il était triste quand Adam a obéi à la voix de sa femme et pas la voix de Dieu, et ça lui a vraiment attristé jusqu'à ce que il a maudit. Et ici quand ta décision quand tu lui fais confiance, il te bénit. Praise the Lord. Hallelujah. You know God kind of love sometimes, you know, if you look at it, it's everything opposite here on earth. Liebe Gottes ist hier auf der Welt nicht zu finden sozusagen, weil sie einfach das Gegenteil ist von allem, was hier von dem, was hier auf dieser Welt los ist. Ici on voit dans l'amour dans ce monde ici l'amour de Dieu c'est tu ne vas pas le trouver parce que c'est toujours le contraire de ce que l'Éternel veut. God kind of love can mean wickedness in the world. Gottes Liebe kann in der Welt was Böses heißen. L'amour de Dieu dans ce monde ça peut être quelque chose de mauvais selon ce monde ici. Amen. You know when Adam was driven out of the garden. Als Adam was God kind of love. Aus dem Garten, also als Adam und Eva aus dem Garten verscheucht worden sind, war es aus Liebe. Et quand l'Éternel par exemple, il a chassé Adam et Eve du royaume des cieux, du ciel, du jardin d'Éden, merci. C'était sa propre manière d'amour. If we cannot celebrate the flesh with you, it is God kind of love. Wenn wir das Fleisch mit dir nicht feiern können, ist das Liebe. Si nous on peut pas célébrer la chair avec toi, ça c'est l'amour. You know you celebrate family get together or a birthday, whatever you celebrate. We don't celebrate Satan, we celebrate Christ Jesus alone. Menschen auf dieser Welt, sie feiern auf die Familie, das Zusammensein, aber wir feiern Christus Jesus. Et les gens de ce monde, eux, sont en train de célébrer la chair, ou bien l'union de la famille, ou bien la personne qui a l'anniversaire. Mais nous, on est en train de célébrer que Jésus-Christ lui-même. It is not hate, it is love. Und das ist nicht Hass, sondern Liebe. Ça, c'est pas le cœur, la haine, c'est l'amour. Because we want to see that what you are doing is wrong. Wir wollen, dass du erkennst, dass du tust falsch ist. Parce qu'on veut que tu puisses reconnaître que ce que tu fais, c'est mal. Because it is only Christ that you are to celebrate. Denn nur Christus sollen wir nous feiern. Parce que c'est seulement le Christ que qu'on doit célébrer. According to Colossians 1, he said everything was created by him and for him alone. Gemäß Kolosser 1 wurde alles für ihn und von ihm erschaffen. Et selon Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Learn to do everything in Christ Jesus. Lerne alles in Christus Jesus zu tun. Apprends à faire tout en Jésus-Christ. We gather all the time. Wir versammeln uns ständig. Et nous, on est toujours en train de faire ça. We never gather in another name except in Christ Jesus. Wir versammeln uns niemals in einem anderen Namen außer im Namen von Christus Jesus. Mais nous, on ne se rassemble jamais à un autre nom. Mais we gather always in the name of Jesus. Wir versammeln uns immer im Namen von Jésus. On est toujours ici à travers le nom de Jésus-Christ, pour le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Praise Jesus. Colossians 1. Verse 16 alone because of time. Colossians 1, verse 16. He said, for by him we are all things created. For by him we are all things created. Amen. He created everything. Er hat alles erschaffen. Including Lucifer. Mm. Auch Engel Lucifer. Car en lui tout a été créé. Donc lui il a tout créé, même Lucifer. Amen. Amen. That we are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him alone. Everything must be by Christ and for Christ alone. Alles muss nothing Christus outside Christ. Von Christus sein. Es darf nicht außerhalb von Christus sein. Donc amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc rien doit être en dehors du Christ. Amen. Amen. Again, when Adam was driven out of the garden, it was God kind of love. Als Gott Adam und Eva aus dem Garten verscheucht hat, war das aus Liebe. Aus Liebe hat er das getan. Quand Adam a chassé Adam et quand Dieu a chassé Adam et Eve, c'était par amour. You go to Genesis 3. Genesis 3. Amen. Where God said, you are going to be out of the garden. So that you will not live forever. Ihr werdet raus aus dem Garten. You will not live forever. Damit ihr nicht für immer lebt. Là où Jésus-Christ a chassé Adam et Ève, il a dit que je vous chasse pour ne enfin que vous puissiez pas vivre pour toujours ici sur terre. Damit ihr nicht für immer in diesem Fluch lebt. Ou bien vivre dans cette malédiction pour toujours. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 22. 22. From verse 22. Genèse 3, verset 22. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat and live forever. Therefore, the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man, and he placed at the east of the garden of Eden cherubim and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. Praise the Lord. Wir lesen 22, und Gott der Herr sprach, sie, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flammen des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. You can see the love of Christ. Ihr seht die Liebe von Christus. Ici on voit l'amour de l'Éternel quand l'Éternel a essayé a tout fait pour empêcher à Adam et Ève de retourner dans les jardins d'Eden. C'était par amour. You know the love. You know people will say, oh, it does not want. You can see how God is wicked because it does not want people to live forever. But imagine if people have been living, those that are dead years ago. They are still living today. How will they be? How will everything be? Aber stell dir mal vor, wenn all diese Leute immer noch leben würden, in diesem Fluch auf ewig leben würden. With all the problem, with all the debt everywhere, confusion everywhere. People are afraid of future. No one is sure of future. How will it be today? All diesen Problemen, mit all diesen Ängsten, mit all diesen Sorgen, was wäre schrecklich. Und deswegen hat der Herr uns sozusagen davon erlöst, indem er unsere Lebenszeit begrenzt hat. Et ici, on voit vraiment que l'Éternel, il a dit que vous allez aussi mourir physiquement, vous ne pouvez plus jamais retourner au jardin d'Éden parce que vous êtes maudits. Et il voulait aussi, il a laissé aussi, il les a maudits, mais il les a aussi laissé la possibilité de mourir aussi physiquement parce que les gens peuvent dire que oui, mais Dieu est méchant, il ne voulait pas que les êtres humains puissent vivre pour toujours. Mais imagine que. Si tu étais capable de vivre ici dans toutes ces malédictions ici, toutes ces souffrances, les gens qui étaient nés de 1980 ou bien de avant 2000 ans passés, si ils vivaient toujours ici aujourd'hui, ça allait être vraiment une vraie souffrance pour eux. Et c'est pour cela que Dieu, par amour, il a aussi décidé qu'on puisse aussi mourir physiquement pour oui, pour que ça puisse être oui. Look at how Jesus loved his mother. He loved his mother so much. Auch wenn wir sehen, wie sehr Jesus seine Mutter liebt hat, da sehen wir auch die Liebe zu seiner Mutter. Matthäus 12. On va voir aussi maintenant comment Jésus-Christ aimait sa mère. On va voir l'amour. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Matthäus 12. From verse 46. Vers 46. Matthieu 12. To the end. 46. 46 jusqu'à la fin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Who will help us to read, please? Felicia, can you help us to read? Read verse 1 out, verse 46 and verse 47. Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach er zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Praise the Lord. Hallelujah. While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. Then one said unto him, behold, your mother and your brethren stand without, desiring to speak with thee. But he answered and said unto him that told him, who is my mother and who are my brethren? Mm-hmm. And he stretched forth his hand towards his disciples, and said, behold, my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, my sister, and my mother. Amen. You can see God kind of love. Is it God's love here? Et si vous allez voir l'amour de Dieu ici, qui dit que ceux qui font la volonté de mon Père, c'est ceux qui sont ma famille. God kind of love never allowed the flesh to come in between. Gottes Liebe lässt nicht zu, dass das Fleisch dazwischen kommt. L'amour de Dieu ne permet pas à la chair de venir entre toi et Dieu. Amen. Amen. Is it wrong? Yeah, he's saying that the flesh have nothing to do with me.